Bisher haben wir bei Markus, dem angeblich zuerst schreibenden Evangelisten, die schriftlich fixierte Tradition in ihrem erkennbar frühesten Stadium prüfen können. Bezüglich der Erscheinungen sind wir nun in der glücklichen Lage, in einem Schreiben des Apostel Paulus noch ein um ein Jahrzehnt jüngeres Überlieferungszeugnis zu besitzen. Im 1. Korintherbrief 15,3-8 berichtet Paulus: Denn ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist und dass er auferweckt worden ist und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, dann den Aposteln allen. Paulus beteuert hier feierlich, dass sein Wissen von den Erscheinungen auf sicherster Kunde beruhe. Auffallend ist, dass er gar nichts über die Örtlichkeit sagt, an der Jesus sich den Genannten gezeigt hat. Soll man sein Schweigen durch die Annahme erklären, die Apostel und Brüder hätten ihm über die Lokalisierung nichts Genaues mehr mitteilen können? Dann müssten die Beteiligten schon etwa 20 Jahre nach den aufsehenerregenden Ereignissen die Örtlichkeit vergessen haben. Eine Annahme, die sich selbst widerlegt. Und doch erregt auch das zuerst geschriebene Markus-Evangelium gerade in dieser Hinsicht dieselben Bedenken. Wir erfahren von Markus überhaupt nichts über die Erscheinungen Jesu, da der echte Schluss seiner Schrift angeblich verloren gegangen sein soll. In dem unechten Schluss der Markus-Handschrift wird zwar von Erscheinungen erzählt, die aber mit der Aufzählung des Paulus nicht übereinstimmen. Als Markus schrieb, scheint also wirklich eine sichere Kunde von den Dingen nicht mehr bestanden zu haben. Matthäus schreibt später, und was berichtet er als Resultat seiner Nachfragen? Nur einen Vorfall konnte er namhaft machen, die Erscheinung Jesu lediglich vor seinen Jüngern auf einem ungenannten Berge in Galiläa. Infolge der bekannten Gedächtnisschwäche hat also die Tradition ersichtlich weitere Trübungen erfahren. Neugierig fragen wir nun beim Evangelisten Lukas an, der ja besonders sorgfältige Nachforschungen hielt, wie er selbst beteuert. Wer wird sich noch wundern zu vernehmen, dass ihm die Tradition wieder etwas anderes verraten hat? Nach ihm haben also die Erscheinungen nur in Judäa, in und bei Jerusalem stattgefunden. Die Jünger sind nämlich nach Lukas nicht, wie das vorher Markus und Matthäus berichteten, nach Galiläa geflohen, sondern in Jerusalem geblieben. Verweilten sie aber beständig in Jerusalem, so konnte sich ihnen Jesus natürlich nicht auf jenem Berge in Galiläa zeigen. Zwischen Matthäus und Lukas klafft also hinsichtlich der Örtlichkeit ein Abgrund der Tradition. Was übrigens Lukas an Einzelheiten der Erscheinungen in Jerusalem zu melden weiß, stimmt durchaus nicht mit den Angaben des Paulus überein. Der dritte Evangelist hat noch etwas später als Fortsetzung seines Evangeliums die Apostelgeschichte geschrieben. In der Zwischenzeit war nun leider die Trübung der Gemeindeerinnerung bedenklich weiter fortgeschritten. Während nämlich Lukas im Evangelium erzählt, die Erscheinungen in Jerusalem seien alle an einem Tage, dem Auferstehungsmontage, geschehen und Jesus noch am selben Tage in Bethanien in den Himmel gefahren, teilt er eingangs der Apostelgeschichte mit, dass Jesus 40 Tage lang von den Jüngern gesehen worden sei, ehe er am Ölberg von ihnen schied und gen Himmel fuhr. Nehmen wir einmal wieder besseres Wissen an, die Jesus-Tradition sei im wirklichen Leben der Urchristenheit natürlich entstanden. Wie soll man dann diese krassen Widersprüche der Erscheinungsangaben erklären? Alle Erwägungen lassen dann nur den einen Schluss zu, dass die urchristlichen Gemeinden, das heißt auch die Beteiligten selbst, die Jünger, sich vom ersten Augenblick an der erlebten Erscheinungen nicht genau erinnern konnten. Solcher Grad von Vergesslichkeit an epochale Ereignisse ist jedoch im wirklichen Leben unmöglich. Selbst theologische Kritiker haben das empfunden und suchen sich durch folgende Erklärung über den hauptsächlichsten Anstoß, den grellen Widerspruch bezüglich der Lokalität der Erscheinung, hinwegzuhelfen. Richtig sei die Tradition des Markus und Matthäus, wonach die Jünger nach der Hinrichtung Jesu Jerusalem verlassen und nach Galiläa geflohen seien und dort die Erscheinungen erlebt hätten. Später hätten aber die Christen das Faktum der schmählichen Jüngerflucht nicht mehr ertragen können und eine Beschönigung der vorwurfsvollen Angelegenheit für nötig erachtet, so dass man, als Lukas schrieb, zu fabeln anfing. Die Jünger seien nach der Kreuzigung keineswegs geflohen, sondern mutig in Jerusalem versammelt geblieben. Gemäß solcher Korrektur der Geschichte hätte man natürlich auch die Erscheinungen von Galiläa nach Judäa verlegen müssen. Von tiefer Einsicht zeugt dieser schwächliche Erklärungsversuch nicht. Als Markus schrieb, fiel es keinem Christen ein, Anstoß an der Flucht der Jünger nach Galiläa zu nehmen. Sogar als einige Jahrzehnte später Matthäus sein Evangelium verfasste, konnte er ohne Besorgnis das Faktum erwähnen, denn wiederum nahm niemand daran Anstoß. Aber ein bis zwei Jahrzehnte nach Markus, als Matthäus mit seiner Niederschrift begann, soll nun plötzlich ein Umschwung eingetreten sein. Die Christen empfanden jetzt angeblich die Flucht als peinlich und verbesserten kurzerhand die Geschichte. Es lässt sich jedoch sehr leicht beweisen, dass die Christen mitnichten zur Zeit des Lukas Anstoß an der wirklichen Tradition von der Jüngerflucht genommen hatten. Wie hätten sie sonst die peinliche Darstellung groß und breit im Matthäus-Evangelium stehen lassen können? Wenn die Christen angesichts des lauernden Misstrauens der Gegner überhaupt gewagt hätten, eine so allbekannte Begebenheit wie die Erscheinungen Christi zu korrigieren, dann hätten sie wenigstens ganze Vertuschung Arbeit machen müssen. Die Tatsache, dass man die Darstellung des Matthäus völlig unangetastet gelassen hat, ist für die Annahme einer willkürlichen Traditionsverbesserung allein schon vernichtend. Die Jerusalem-Tradition hinsichtlich der Örtlichkeit der Erscheinungen kann also nicht irgendwann später hinzugedichtet sein. Sie müsste vielmehr von Anfang an neben der Galiläa-Tradition bestanden haben. Solches Gespaltensein der Tradition würde bedeuten, dass die Beteiligten bereits am Anfang ihrer Jesusverkündigung, das heißt knapp ein Jahr nach den Ereignissen, geradezu ein wesentliches, nämlich die Lokalität, vergessen hätten, sich jedenfalls nicht mehr genau hätten erinnern können. Da ein derartiger Grad von Vergesslichkeit unmöglich ist, so kann auch dieser Fall von Zweipoligkeit der Jesusüberlieferung nur ein künstlich erzeugtes Phänomen darstellen. Noch weitere Beispiele für die epidemische Gedächtnisschwäche bei den Urchristen zu besprechen, ist wohl überflüssig. Wir sind berechtigt, die Untersuchungen dieses Kapitels schon jetzt in folgendes Resultat ausmünden zu lassen. Gewisse papierne Tatsachen zeigen in den Evangelien ein Gespaltensein der Tradition, das nur durch eingetretene Trübung des Gedächtnisses bei den ersten Christen erklärt werden könnte. Da aber beide Traditionsströme von Anfang an bestanden haben müssten, weil keiner später willkürlich hinzugedichtet sein kann, so würde gefolgert werden müssen, dass die Gedächtnistrübung fast unmittelbar nach dem erwähnten aufsehenerregenden Ereignissen vor sich ging. Bedenkt man nun, dass die hier konstatierte unheimlich schnell eintretende Schwächung des Gedächtnisses unter den Beteiligten epidemisch gewütet haben müsste, und zudem gerade die allerwichtigsten Fakten des Lebens Jesu betroffen hätten, dann sind wir aufgrund einer Berufung an die lebendige Erfahrung zu der Folgerung gezwungen, eine Gedächtnisschwäche in dem geschilderten Ausmaße ist unmöglich. Die zutage tretende psychologische Absurdität kompliziert sich durch den Umstand, dass eben dieselben Menschen, die immer das Wesentliche der Hauptereignisse so schnell vergessen, andererseits viele ganz nebensächliche Begebenheiten mit allen Einzelheiten sehr gut behalten konnten. Menschen mit solcher Mischmasch-Psychologie gibt es im wirklichen Leben nicht, hat es nie gegeben und wird es nie geben. Die geschilderten Urchristen sind also keine wirklichen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern Schemen, Fantasiewesen, das heißt total erdichtete Gestalten. Es haben niemals Urchristen existiert. Es kann folglich auch unter erdichteten Wesen keine natürliche Tradition entstanden und gewachsen sein. Die gesamte urchristliche Überlieferung enthüllt sich somit als Kunstprodukt einer planmäßig arbeitenden Fälschergenossenschaft.